ein Land hast du gewartet. Der Himmel war dir nicht genug. Auch Engel gehen ganz nah ans Feuer. Mag sein, das ist nicht wirklich klug. Denn wenn Herzen entbrennen, können Flügel verbrennen. Dazu fehlt dir nicht mal der Mut. Wenn Freiheit dir so wichtig ist, dann gebe ich dich frei. Die Sehnsucht schweigt doch sowieso, verliebt dich wieder neu. Dann muss auch ich verstehen, du musst gehen. Kann sein, dein Herz braucht neue Flügel. Kann sein, dein Herz hat Land in Sicht. Im Kartenhaus der Illusionen kannst du vielleicht ins Sonnenlicht. Wenn Freiheit dir so wichtig ist, dann gebe ich dich frei. Die Sehnsucht schweigt doch sowieso, verliebt dich wieder neu. Wenn unser Traumpalast nicht in dein Leben passt, dann muss auch ich verstehen, du musst gehen. Wenn Freiheit dir so wichtig ist, dann gebe ich dich frei. Die Sehnsucht schweigt doch sowieso, verliebt dich wieder neu. Wenn unser Traumpalast nicht in dann muss auch ich verstehen, du musst gehen. Wenn unser Traumpalast nicht in dein Leben passt, dann muss auch ich verstehen.